Ja, Aschi, was geht, Bruder? Nichts, Alter. Bruder, was geht bei dir? Bratte, Alter, meine Eltern sind weg, Alter. Ich hab okay. ganzen Block für mich, Alter. Ich will die Hausparty schmeißen. Okay, Bruder, ich bring ein paar Plumpen und Haze. Ja, sag mal ein paar Bats, bisschen Haze. Ja, okay, ich bring die Bats. Bring mir Haze und Bats, Alter. Okay, Bruder. Ah. Ayayay, OL. Ah. Meine Eltern sind weg, ich schmeiß jetzt ne Hausparty, lad die ganze Nachbarschaft ein. Was los, Charlie? Verschiedene Barbies, ab aufs Schlafzimmer. Da, wo meine Eltern schlafen, mach ich dir paar Ghetto-Kinder. Und ich weiß, du hörst das nicht gern. Schätze, nach dieser Hausparty sehen wir uns nicht mehr. Sag, was geht hier ab? Bring das Haus zum Beten. Woher kommt dieser Bass? Lass Klartext reden, genug getanzt jetzt. Ramazan aufsuchen, finde ihn am Sofa gemütlich und machen mit drei Huren. Er sagte, ist Millionär und draußen steht sein Benz. Den Huren gefällt's, wenn man redet vom SL. Bruder, sag mal, was? Was geht im Keller ab? Ich glaube, Platz dort seit gestern Nacht. Wir klettern aufs Dach der Sonne entgegen. Von wegen, du machst es, lass es uns sehen. Willkommen auf der Hausparty. Lass kiffen auf der Hausparty. Alk und ficken auf der Hausparty. Dreh die Jalousien runter, hier drin gibt es kein Tageslicht. Willkommen auf der Hausparty. Spiel das Lied auf der Hausparty. Hau sie weg auf der Hausparty. Auf dem Elternbett, was ich jetzt brauch, ist ne Blunt, lass mich chillen. Big Bad Ebonies, ich liebe euch. Versautes Zeug mit Toys, steig ein in den Rolls Royce. Baby, du bist genau das, was ich grad bräuch. Mach sie feucht, Herzlich willkommen auf der Party, kleine Scharmut. Verwechsel das hier bloß nicht mit einem Puff. Ist doch schon gut, wir sind nicht bei Dismiss. Was für Slim Fit, ich will Big Tits. Texte ab 18, nur Nummer 1 Hits. Bruder, das ist garantiert nix für die Kids. Ich hab nicht mal 1000 Klicks. Macht nix, die Hauptsache ist, dass du dir das im Benz gibst. Tokyo Drift, Fast and the Furious, kein Spaß. Leerlauf bis jeder Michelin-Reifen platzt. Ich geb an vor den Batz. Felgen von Keskin, du Miskin. So ist das, wenn man landet in den Charts. Willkommen auf der Hausparty. Lass kiffen auf der Hausparty. Alk und ficken auf der Hausparty. Dreh die Jalousien runter, hier drin gibt es kein Tageslicht. Willkommen auf der Hausparty. Spiel das Lied auf der Hausparty. Hau sie weg auf der Hausparty. Auf dem Elternbett, was ich jetzt brauch, ist ne Blunt, lass mich chillen. Blockparty, klatsch dein Kopf gegen die Fassade. Amor, was ist los, du Schabracke? Way yo, ich hab einen dicken Eklau. Way yo, die Hure steht auf Schwänze von Marokko. Wenn du nicht weißt, wohin mit der Chaya. Tiefgarage, Hochhaus und raste dann richtig aus. Ich brauch keinen Freund, der mich fickt. Tu halikum, nikumuk, brech sein Genick. Denn ich komm direkt vom Krabbejauer. Mein Schwanz steckt halt drin und die Hure schreit Wajauer. 6-4, Kranichstein, lila Schein. Für einen kleinen weißen Stein. Alter Bruder, so muss es sein. Wow, wow, wajajaj. Deine Hure vom Freundin lutscht mein linkes Sei. Es geht ajajajajajajaj. Die Hure dreht Leggings und ich steck ihn rein. Willkommen auf der Hausparty. Lass kiffen auf der Hausparty. Alk und ficken auf der Hausparty. Dreh die Jalousien runter, hier drin gibt es kein Tageslicht. Willkommen auf der Hausparty. Spiel das Lied auf der Hausparty. Hau sie weg auf der Hausparty. Auf dem Elternbett, was ich jetzt brauch, ist ne Blunt, lass mich chillen. Komm mit Plumpen und Haze-Tüten auf die Hausparty. Wie ein Botten, deine Fake-Lügen, glaubt dir keiner, Achi. Mach ihn nicht auf Killer, ich fick dich und deinen Abi. Brechen deine Villa, wie ein Gorilla. Rippe deinen Chinchilla auf der Suche nach Manila. Das Leben schmeckt bitter oder wie Vanilla. Bin ein richtiger Chiller, wenn es losgeht, bra. Nächstes Jahr will ich groß sehen, bra. Zurück zum Thema, Party auf Bäder. Ich hab noch nie gezogen, sag mal, was geht da? Einer liegt schon auf dem Boden, sieh's grad neue Ära. Keine Ahnung vom GEMA. Was ist es? Wir machen Party in der Hood, was für ein Trip. Gigo, wenn du muckst, kriegst du einen Tritt. Ich hasse Partys bei Brüdern, denn da kann man nix klauen. Ich komm in den Raum, oh, L ist schon Willkommen am Bauen. Willkommen auf der Hausparty. Lass kiffen auf der Hausparty. Alk und ficken auf der Hausparty. Dreh die Jalousien runter, hier drin gibt es kein Tageslicht. Willkommen auf der Hausparty. Spiel das Lied auf der Hausparty. Hau sie weg auf der Hausparty. Auf dem Elternbett, was ich jetzt brauch, ist ne Blunt, lass mich chillen.